Summer Jam. In the motherfucking house. Ich hab die goldene Blabotto in der Hand. DJ Pauli. Es gibt Leute, die mich ständig wissen. Doch wenn sie mich sehen, wollen sie ein Foto mit dem Handy knipsen. Zeige mir den weitesten Weg, aber ich erreiche ihn eh. Und bin es leider leid, immer diese Scheiße zu sehen. Dieses Land macht sich was vor. Hier geht 95 und ich stehe 80 davor. Ich bin es so ill, früher ging's um die Skills. Heute kommt's drauf an, mit welchen dieser Spinner du chillst. Es ist besser, ihr dankt mir. Ich hab Türen geöffnet, damit auch eure Fresse bekannt wird. Gott möge meinen Feinden verzeihen. Mein Clip läuft und sie sitzen neidisch da. Daheim, öffne ihnen die Augen, es ist lächerlich, du rennst. Selbst raus und features jeden Rapper, den du kennst. Ihr seid gewöhnlicher Artist, ich bin der König des Staates und habe mich persönlich vermarktet. Der Fresh Media ist vom German Dream. Sie sind im Land das Burner Team. Denn schon lange gehören sie zu den Besten, ich schwöre G's. Und wenn ihr nicht verstehen wollt, diese Türken, ihr gehen Gold. Sie sind kurz über den gerollt, weil es doch jeder sehen soll. Du triffst sowieso nicht, warum holst du Zwerg auf? Du bist mehr underground als ein Kohlebergbau, Junge. Ich halt den Bugatti im Leerlauf. Alle Edge Boy und ich hol dich Zwerg raus. Du bist anders als Super, anders als Super. Du bist nicht von hier, sondern vom anderen Ufer. Du bist jetzt im Arsch, lebst jetzt im Park. Doch Echo und Summer sind back in den Charts. Super, für dich ist jeder Tag ein mieser Tag. Doch mein bester Freund ist und bleibt die Visa Card. Du bist nie am Start, falls mal wirklich was geht. Und ich hoffe stark, dass ihr diese Türken versteht. Glaub mir, ich kenne mehr als 100 Tanken, 100 Schlampen. Und sie kennen meine Wunderlampe. Jede Bitch weiß, dass ich sie entführen werd. Von Mönchengladbach bis nach Nürnberg. Der Shit hier ist vom German Dream. Sie sind im Land das Burner Team. Denn schon lange gehören sie zu den Besten, ich schwöre G's. Und wenn ihr nicht verstehen wollt, diese Türken, ihr gehen Gold. Sie sind kurz übers Ding gerollt,